Es gab heute Morgen einen lustigen Dialog zwischen der Bodenkontrolle, wo der Astronaut Joe Allen den Verbindungsmann machte, und den Mannschaften in der Mondlandefähre, und zwar ein deutsch-englischer Dialog. Good morning, Hadley Base, this is Houston calling. Schönen guten Tag, wie geht's euch? So sagte Joe Allen zur Mondlandefähre hinauf, und Scott antwortete, guten Morgen, mein Herr ist gut. Und dann wünschten sie sich nochmals einen angenehmen Tag, und wie gesagt, die Aufforderung ist heute nicht zu übertreiben. Der Ausstieg aus der Mondlandefähre, so viel können wir wohl sagen, wird höchstwahrscheinlich doch im Fernsehbild zu sehen sein, wenn, und das muss man nun wieder mit Vorsicht hinzufügen, wenn die automatische Steuerung der Fernsehkamera auf dem Mondauto funktioniert. Gestern schloss die Fernsehübertragung damit, dass die Kamera einmal hängen blieb und dann durch einen Stups, den ihr einer der Astronauten geben musste, erst wieder in Bewegung geriet, und dann blieb sie schließlich zum Schluss der Fernsehübertragung noch einmal in Richtung auf den Boden hängen. Offenbar, sie ließ sich zwar noch drehen, aber sie ließ sich nicht mehr heben und senken, und damit kann es möglich sein, dass das Problem auftaucht, dass die Astronauten erst wieder an die Kamera herangehen müssen und sie wieder in Bewegung setzen müssen. Beide Astronauten sind draußen, haben die Mondlandefähre endgültig verlassen, beladen das Rover, und eben hat die Bodenkontrolle aufgefordert, eine bestimmte Kamera nicht zu vergessen, auf jeden Fall, weil wieder stereoskopische Aufnahmen gemacht werden sollen. Ja, wenn es sich also um eine solche Fahrt mit kurzen Stops handelt heute, dann ist es natürlich eine Fahrt, auf der unentwegt gefilmt und fotografiert wird. Und zwar eben für Aufnahmen, für wissenschaftliche Aufnahmen von dem Gebiet, das besucht wird. Das heißt, dass man also auch stereoskopische Aufnahmen macht. Aufnahmen, die auswertbar sind für die Geologen auf dem Boden, hier in den Bodenstationen Houston, und die dann untersuchen sollen anhand dieser Fotos, wie das Material, das diesmal gesammelt wird, zu verstehen ist. Es ist ein interessanter Vorgang, dass diese Fernsehkamera gestern anfing, in ihrem Schwenk nicht mehr ganz einwandfrei zu funktionieren. Wir vermuteten, dass es sich unter Umständen um eine so hohe Ansammlung von Staub, Mundstaub handelt, dass dadurch die Funktionsfähigkeit des Drehgelenks der Steuerung vermindert worden ist. Aber das ist eine reine Vermutung, eine Auskunft darüber gab es bisher nicht. Man muss sich vorstellen, dass die Astronauten, während sie gestern einstiegen, unentwegt darüber klagten, wie viel Staub sich angesammelt habe auf allen Geräten und auf dem Gepäck, das sie mit sich trugen, und auf ihren Anzügen. Dass also dieser Staub auch das ganze Mondauto bedeckt, und es wurde ja mehrfach abgefegt, auch die Kamera gereinigt. Scott ist also eifrig beschäftigt, das Mondauto zu beladen. Irwin ist noch oben an der Luke. Offenbar klemmt da irgendein Gepäckstück oder etwas Ähnliches. Oder er ist auch vielleicht nochmal hinaufgegangen. Wir haben ja, wie gesagt, im Augenblick kein direktes Bild von diesen Ereignissen. Und genauso wie gestern herrscht ein lebhafter Sprechverkehr, nicht nur zwischen den Astronauten und dem Kontrollzentrum in Houston, sondern auch ein Dialog wieder zwischen den beiden Astronauten untereinander. Noch kein 10:07 Bild, was also dafür spricht, dass die Fernsehkamera im Augenblick jetzt laufend überprüft, die an jedem einzelnen Rad untergebracht sind. Oder vielmehr die Antriebsaggregate sind an jedem Rad. Die beiden Batterien sichern den Antrieb, den Einzelantrieb jedes Rades am Mondauto. Die Fernsehkamera wird im Augenblick offenbar nicht sonderlich beachtet. The core site. We're going to ask you again just to help Dave with the core removal. Now that is the core that they put into the moon yesterday. Good. That shouldn't take you more than half an hour. And they want to go out to the core site. Sie unterhalten sich darüber, dass sie wieder zu einer Stelle gehen, wo sie erneut solche Röhren in den Boden treiben werden, um Tiefenproben aus der tieferen Oberflächenschicht jedenfalls zu entnehmen. Ja, mir scheint es so, dass man zurückkehren will zu dem Bohrloch, das gestern angefangen wurde. Es handelte sich dabei also um diesen Bohrvorgang, der, wenn es möglich ist, bis zu 3 Meter Tiefe vorangetrieben werden soll. Und wo man dann in den Bohrern, in den hohlen Bohrern, eine Bodenprobe aus dieser und bis in diese Tiefe hat, und zwar in der genauen Schichtung bekommt, die dort existiert. In der Mitte des Fernsehbildes jetzt wieder der Werkzeugtisch an der Mondlandefähre, das sogenannte MESA, das herausgeklappt ist. Dort hängen dann ja auch Beutel und Säcke und Geräte an diesem Tisch. Und gestern wurde scherzhaft dieser Tisch aus der Entfernung mal mit einem Schlauchboot verglichen, wegen dieser merkwürdigen Säcke, die dort hängen. Ein Astronaut jetzt mit umgehängter Kamera. Man sieht den großen, schweren Apparat, den er da vor dem Bauch hat. Und wieder am Mondauto beschäftigt. Er muss natürlich bei diesen Bewegungen sehr aufpassen, dass er nicht mit Gegenständen gegen das Objektiv, also die teure Linse, kommt. Man sieht ihn jetzt von rechts hinten, links im Bild ist der Versorgungstornister. Man sieht wieder ganz deutlich die einzelnen Handreichungen an diesen Verpackungskästen und man kann dabei auch immer deutlich die Handschuhe erkennen. Diese Handschuhe, die zunächst so steif wirken, wie wir aber gesehen haben, doch offenbar so beweglich sind und wie wir, wenn die Kamera nahe ankommt, auch selber sehen können, so beweglich sind, dass man doch verhältnismäßig feine Handgriffe und Bewegungen mit den Fingern machen kann. Ein bisschen ähnelt ja diese Uniform der Astronauten auf dem Mond, dieser Mondanzug, doch immer einem Tieftauchanzug in seiner Starrheit und Plumpheit. Und auch wenn sie sich bewegen, hat man manchmal den Eindruck, man könnte Unterwasseraufnahmen vor sich haben. Große Taucheranzüge, Taucher unter Wasser. Und auch da ist ja eine gewisse Schwerfälligkeit zu vermerken. Aber man soll sich andererseits durch den Bewegungsrhythmus nicht täuschen lassen. Dieser Bewegungsrhythmus, der so langsam verläuft, ist eine Folge der weniger großen Schwerkraft und nicht immer unmittelbar ein Beweis für die Schwerfälligkeit der Bewegung. Das heißt, wenn man dann solche Nahaufnahmen und Großaufnahmen sieht, kann man dann doch beobachten, wie geschickt sich operieren lässt in diesem Anzug, vor allen Dingen aber eben in diesen Handschuhen, die ja sehr stark abgesichert sein müssen gegen Temperaturunterschiede, sehr stark isoliert sein müssen, weil ja doch die Astronauten unter Umständen sehr heiße Gegenstände anfassen und dann auch wieder sehr kalte. Jeweils kommt das auf die Sonnenbestrahlung an. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt unsere Übertragung zunächst einmal unterbrechen. Horst Eifler und Ruprecht Kurzhoff verabschieden sich zunächst. Jetzt kommen Nachrichten und wir melden uns später wieder mit der laufenden Berichterstattung von Apollo 5. Er steigt nicht etwa mit den Füßen aufs Auto, sondern er nahm einen Sprung und schwang sich in den Sitz. Und das federte dann mehrfach, ganz leicht und sanft. Im Augenblick kein Fernsehbild vom Mond. Der Bildschirm zeigt das Kontrollzentrum in Houston mit der üblichen ruhigen Arbeitsatmosphäre, die jetzt schon zur Gewohnheit geworden ist. Ja, ich glaube, wir warten weiter ab, was sich an Neuem ereignet. Es ist anzunehmen, dass, wenn die Astronauten nun das Auto bestiegen haben und sich in Fahrt setzen, dass jetzt das Bild für längere Zeit wegbleiben wird, bis zu dem Augenblick, an dem sie wieder einen längeren Stopp machen. Und damit würden wir wohl besser jetzt doch unterbrechen und Musik machen. Offenbar wieder das Mondauto direkt hat. Das heißt, die Fahrt hat doch noch nicht begonnen. Beide Astronauten sind doch mit der Bohrung beschäftigt, von der wir schon sprachen. Man kann sie aber nicht ins Bild bekommen. Es scheint mir so, als wenn die Kamera wieder denselben Defekt hat wie gestern, dass sie zwar rundherum geschwenkt werden kann, aber nicht mehr von oben nach unten, sondern nach unten gesackt ist und nun immer nur Teile des Mondortos oder des Bodens zeigt. In der Diskussion mit Houston hat es einen etwas unwirsche Äußerung von Seiten der Astronauten gegeben. Houston wollte sehr viel wissen und die Astronauten sagten, wenn ihr uns hier dauernd fragt, dann kommen wir gar nicht zum Arbeiten. Jetzt sieht man übrigens den Schatten der Kamera selbst. Man sieht die Drehbewegung sich im Schatten wiederholen. Der Schatten der Kamera auf dem Boden. Und immer wieder sind es nur Schwenks, die diese Bodenstrukturen mit Fußabdrücken, mit Rinnen von dem geschleiftem Material oder den Spuren der Räder zeigt und dann wieder eine Abdeckplatte auf dem Mondwagen. aber es gelingt nicht, die Kamera automatisch wieder zu heben, offenbar. Hier eine Verschnürung eines Paketes. Und im Sprechfunkverkehr ist währenddessen dauernd die Rede von dem Bohrvorgang, den man nun natürlich gerne beobachtet hätte, denn der war gestern ja immer sehr interessant zu sehen, der Kraftaufwand, den Scott brauchte, um den Bohrer in die Tiefe zu treiben. Ja, auf diesen Bohrvorgang legen die Geologen in Houston natürlich den allergrößten Wert. Die Astronauten haben zu erkennen gegeben, dass sie eigentlich nun lieber mal losfahren würden zu ihrer Erkundungsstelle. Aber selbstverständlich muss erst diese Geschichte mit dem Bohrer und der Bohrung in Ordnung gebracht werden. Man hört jetzt über den Sprechfunkverkehr die Anstrengungen sogar ganz deutlich, wie Keuchen und Stöhnen kann man hören. Das war Jim Irwin. Also solche Bohrvorgänge sind ja auf der Erde auch, wie wir wissen, eine harte Arbeit. Felsen anbohren und Pressluftbohrer bedienen sind auch hier Schwerarbeit. Und das nun in diesen Anzügen. Man hört also jeden Luftzug und jedes Keuchen direkt über das Mikrofon. Jetzt im Bild ein Astronaut, der Schatten, und immer nur die Beine. Jetzt wird die Kamera nach oben gestupst. Das war Scott, man sah das mit den roten Armstreifen. Und er hat offenbar der Kamera wieder mal einen Tipp gegeben, damit sie sich besser weiter bewegen kann. Jetzt kommt wieder Mondlandschaft. Und jetzt kann man wieder Mondlandschaft endlich sehen. Aber da scheint doch wirklich etwas an dieser automatischen Führung der Kamera nicht mehr so ganz einwandfrei zu sein. Da ist doch wohl Sand ins Getriebe gekommen. Oder Mondstaub. Aha, jetzt haben wir die Bohrstelle. Jetzt ist der Bohrer im Bild, von dem wir so lange nur gehört haben. Und genauer gesagt, diese Bohrsonde. Sie haben ja ein besonderes Gerät, mit dem Sie die in den Boden geschlagene oder gebohrte Röhre wieder herausziehen können zur Entnahme von Proben unterhalb der Oberflächenschicht. In diesem Falle handelt es sich aber um eine Sonde, in der die Schichtung erhalten bleiben soll. Ja, die Sonde haben sich jedenfalls jetzt gut herausgezogen. Aber man hört das Keuchen ganz deutlich. Es war eine große Anstrengung offensichtlich. Man sieht jetzt den Bohrer in ganzer sehr Länge schön, und oben den Motor mit den Handgriffen. Astronaut Scott legt den Bohrer jetzt quer über das Mondauto. Irwin holt einen großen Beutel herbei, der im Gegenlicht sogar durchscheinend ist, ein durchscheinendes Plastikmaterial. Ja, diese Teflonsäcke sind das wohl, nicht? Und jetzt reicht Irwin Scott diesen. Das ist also die erste Bodenprobe, die Sie bei der heutigen dritten Exkursion entnommen haben. Scheint eine außerordentlich interessante Bohrstelle zu sein. Geologisch gesehen. Wir sehen in der Bildmitte also den Bohrmotor, wie schon erwähnt, mit den Handgriffen. Ja, das goldene Visier schimmert jetzt übrigens sehr schön. Scotts Visier, man sieht wieder den roten Streifen auf dem Helm, sodass klar ist, dass er es ist. Und im Augenblick geht der Sprechfunkverkehr mit Houston sehr scherzhaft und salopp hin und her darüber, wie man den Bohrer dort hinlegt. Und manchmal geht auch eine Bemerkung von Scott nach unten. Nun lass uns mal hier ein bisschen in Ruhe das machen und hetzt uns nicht, wir werden das schon erledigen. Es ist also ein Verkehr wie wirklich unter Arbeitskameraden. Es wird ein bisschen an dem Bohrer jetzt gerüttelt und geschüttelt und dadurch wackelt wieder das Mondauto mit der Kamera. Wollen hoffen, dass die Kamera dadurch nicht wieder nach unten sackt. Und ja, nichts mehr zu sehen ist als der Boden. Nein, aber jetzt hebt sie sich wieder etwas und zeigt, wie beide Astronauten jetzt versuchen, dieses Bohrgestänge auseinanderzuschrauben wieder. Einer dreht oben am Motor, den beiden Handgriffen, dreht das Ganze, versucht also den Motor offenbar vom Bohrer abzudrehen. Man sieht es sehr deutlich jetzt, ganz nah, während der andere das Bohrgestänge festhält. Da sieht man, wie eine Drahtschlinge sich immer mitbewegt. Und jetzt ist jetzt die Bohrmaschine ist der Kopf ab. Sie wird zurückgebracht zum Auto. Immer hängt Scott die Kamera vor der Brust. Eigentlich ein bisschen hinderlich bei dieser Arbeit, denn sie schlägt sicherlich immer wieder gegen das Auto und hindert ihn etwas bei den Bewegungen in der Nähe des Autos. Jetzt muss aber wohl noch die Probe aus der Röhre entnommen werden und in diese Säcke gefüllt werden. Ja, da man einen Beutel genommen hat, scheint es sich doch um eine Probe zu handeln, die man also in den Beutel zurückschüttet, während es ja andere Proben gibt, die man in den Röhren mitnimmt, um die genaue Schichtung festzuhalten, einzelnen Tiefenschichten genau die Lagerung zu erhalten. Jetzt will Irwin offenbar zu dem Graben gehen. Das war der kleine flache Graben, der gestern geschaufelt worden ist, aus dem man dann eine Reihe von Steinen in einer gewissen Sequenz herausnehmen kann. Das, was scherzhaft der Irwin-Krater genannt worden ist, ja. Das kleine Loch, das er gegraben hatte, bis zu einer Tiefe, auf der er dann auf festes Gestein stieß. Und wieder diese eigenartigen Bewegungen bei der Wanderung Irwins. Seitwärts hüpfend bewegt er sich und im Hintergrund eine Erhebung des Mondapennins, ein fabelhafter Horizont jetzt. Er hatte die Hand an der Kamera eben, es sah aus, als ob er eine Aufnahme gemacht hätte. Er wollte hätte. Wohl diesen Graben fotografieren, ja? Mir schien es auch so. Er dreht sich wieder um zum Graben hin, zeigt uns jetzt den Rücken, man sieht auf den Rücken des Tornisters. Und offenbar macht er eine weitere Aufnahme aus dieser Richtung, von dem Loch, das er gestern gegraben hat. Irwin am Irwin-Krater. Ja, es ist unverkennbar. Ja. Vorne am unteren Bildrand ist dieses Loch zu sehen. Ringsum sieht man übrigens auch das ganze aufgewühlte Gelände inzwischen, das ganz anders aussieht als das unbetretene Gelände. Aufgeraut durch die vielen Fußtritte und den aufgewirbelten Staub. Jetzt ist er wieder auf der anderen Seite dieses Grabens oder dieser ausgehobenen Grube, die er da gestern geschaufelt hat. Und offenbar fotografiert er noch einmal. Ich finde ganz interessant, dass sich die Abfahrt des Mondautos doch ganz erheblich verzögert, denn wie gesagt, Rückstart 18.11 Uhr, das ist in etwa 5 Stunden und 12 Minuten, kann man sagen. Das ist also gar nicht mehr so lange hin und sie haben ja schließlich noch eine Fahrt vor an die Kante der Hadley-Rille, bei der die maximale Entfernung zwischen Mondfähre und Zielort immerhin ungefähr 4,5 Kilometer beträgt. Aber es wird schon seine Gründe haben, dass Sie im Augenblick sich hier mit der Erforschung dieser Stelle so eingehen. Diese Rechnung mit der Zeitangabe war eben falsch. Pardon, ich habe gesagt, für circa 7 Stunden noch. Ja. Und es ist jetzt die Frage, warum Sie so lange hier noch zögern, denn ohnehin hatten Sie ja vorgesehen, den Ausflug heute zu verkürzen. 4 bis 5 Stunden war gesagt worden. Das heißt, Sie hätten für die Fahrt zur Hadley-Rille dann immer weniger und vielleicht recht wenig Zeit. Genau. Zumal ursprünglich auch geplant war, und davon war bisher jetzt gar nicht die Rede, weiter nördlich zu fahren zu anderen Kratern, denn es ist ja doch so, dass sie in die nördliche Richtung überhaupt noch nicht gefahren sind. Sie sind bisher immer südlich gefahren, an den Rand der Apenninen heran. an das Gebirge ran, aber nicht nördlich in die Ebene hinaus. Und genau dort nördlich befinden sich doch auch noch einige Krater, ja, die besichtigt werden sollten eigentlich. Genau nördlich von der Landestelle, in einer Entfernung von etwa 3 Kilometern, kann man sagen, befinden sich der Pluto-Krater und der Kettenkrater, sowie der sogenannte Nordkomet. Denn auf dem Mond laufende Berichterstattung, die Astronauten haben inzwischen mit ihrem Mondauto fast schon den Rand der Hadley-Rille erreicht. Sie sind kurz vor ihrem ersten vorgesehenen Stopp. Und sie beschäftigen sich jetzt wieder, wie sie es gestern schon getan haben, unterwegs mit lebhaften Schilderungen von der Fahrt, beinahe so wie Reisereporter das tun würden, und haben also noch nicht angehalten für einen längeren Aufenthalt, so dass es auch noch keine Bilder von dieser Exkursion geben kann, sondern nur das, was sie jetzt über Sprechfunkverkehr jeweils weitergeben an die Bodenstation. Natürlich fotografieren und filmen sie dauernd während dieses Ausfluges. Sie fahren hin und her an manchen Stellen, die ihnen interessant erscheinen. Es ist also nicht etwa eine Gradlinienfahrt. Sie fahren mal hinunter in eine Mulde, in eine Senke, dann wieder einen kleinen Hügel hinauf. Und sie sehen jetzt auch schon die westliche Seite der Hadley-Rille, das heißt die Gegenseite, können also doch schon einen Blick in die Rille werfen sozusagen. Und wir hoffen auf ein Fernsehbild, das wir natürlich wieder erläutern werden, aber im Augenblick wollen wir weitermachen im Programm mit John Hendrick. Und Sie sind hier am Rande der Hadley-Rille. Sie haben 2,5 Kilometer von der Mondlandefähre bis in dieses Gebiet hier zurückgelegt und entnehmen nun abermals Gesteinsproben und fotografieren diese Landschaft. Es handelt sich hierbei offenbar um Gesteinsproben direkt am Rande der Rille. Und das ist ja interessant, das will man ja wissen, ob dort ausgeworfenes Material am Rande sich befindet, das über die Rille Auskunft gibt, über den Boden dieses Tales, das Sie ja kaum erreichen werden. Sie hören im Hintergrund jetzt den Sprechfunkverkehr zwischen den Astronauten und dem Kontrollzentrum in Houston. Wir berichten im Augenblick unmittelbar angeschlossen an den weltweiten englischsprachigen Dienst der Stimme Amerikas. 5 Grad beträgt die Neigung dieses Hanges, auf dem die Astronauten sich hier beschäftigen. Man hat diese Rundschau am Mittag und das betrifft das Generalthema Apollo 15. Und ich übergebe dazu das Mikrofon an unser Apollo-Team Horst Eifler und Ruprecht Kurzrock. Bitte, meine Herren. Wir haben ja nun schon längere Zeit fabelhafte Fernsehbilder wieder gesehen vom Rande der Hadley-Rille. Das Bild ist nicht so leicht zu entschlüsseln, wie man das zunächst glaubte. Der Wagen, das Auto mit der Kamera an Bord, mit der Fernsehkamera an Bord, kann offenbar nicht so nah an den Rand herangefahren werden, dieser Schlucht, dieses Canyons, dass man direkt hinunter sehen könnte. Was man sieht, ist ein Abhang, der offenbar zu diesem Rand fährt und wenn er führt. Und wenn wir das richtig deuten, sieht man dann gelegentlich bei einem Schwenk der Kamera in Richtung Süden auf die Apenninen und dann auf die sogenannte Ecke des Canyons, den Ellenbogen, der ja schon mal besucht worden ist, und kann dann so ein bisschen was von dem gegenüberliegenden Rand der Schlucht erkennen. Bei aller drängenden Zeit, die wissenschaftlichen Aufgaben werden erfüllt. Augenblicklich wird wieder eine Bodenbohrprobe vorbereitet, das heißt, es sollen also wieder Röhren in den Boden getrieben werden, damit man ganz exakt Gesteinsschichtungen unterhalb der Oberfläche in ihrer jeweiligen Lagerung in der Formation herausholt. Die Astronauten haben, als sie vorhin den Hang der Hadley-Rille heruntergegangen sind, die Neigung betrug ungefähr 5 Grad, ihrer Begeisterung Ausdruck gegeben über die schönen Felsbrocken und das Gestein, das sie da gesehen haben. Sie haben es beschrieben als schwarz, als körnig und auch als basaltähnlich. Aber auch Glasstücke haben sie wieder entdeckt. Das Ganze scheint also auch ein geologisch außerordentlich interessantes Gebiet zu sein. Sie haben sich ziemlich lange dabei aufgehalten und wurden mehrfach gemahnt, doch zum Auto zurückzukehren, denn dieses Bohrexperiment, das man jetzt vorhat, um etwas tiefere Bodenschichten herauszubekommen, das interessiert sehr in Houston. Und jetzt sehen wir wieder gerade ein fabelhaftes Bild, wo mit dem Hammer diese Bohrprobe, dieser Bohrstock in das Gestein geschlagen wird. Ein bisschen mahnend hat es Scott gesagt, als man ihn zu dieser Bohrung aufforderte. Das kann lange dauern, ihr wisst ja, das hat schon mal Schwierigkeiten gemacht. in der Tat, wenn Sie auf sehr hartes Gestein stoßen, wir haben es gestern und heute erlebt, dann kann solch eine Bohrung sehr zeitraubend und anstrengend sein. Wir sehen beide Astronauten jetzt an dieser Bohrstange beschäftigt. Deutlich sehen wir Scotts roten Reifen um das linke Bein. Und wir können vielleicht nur noch einmal einen Moment von dieser Bohrprobe weggehen. Wir sehen, wie das Rohr jetzt herausgezogen wird und das wird dann wieder abgefüllt in einen Beutel. Wir können noch einmal zurückgehen zu diesem eindrucksvollen Bild, wie beide den Abhang hinunter und hinauf liefen, der zur Hadley-Rille führt, zu diesem Canyon, und können noch einmal daran erinnern, wie lebhaft die Schilderungen Scotts und Irwins von diesem gegenüberliegenden Rand der Rille waren. Sie schilderten die einzelnen Farben der Schichtungen und sie haben dabei dann auch natürlich dauernd fotografiert. Diese Fotografien werden sicherlich viel mehr zeigen, als nun eben die Fernsehkamera von diesem doch etwas zu weit abliegenden Punkt zeigen konnten. Es ist ausgezeichnet, das Fernsehbild ist so scharf, dass man deutlich folgendes Problem beim Hämmern sehen konnte. Offenbar ist die Hammerklinge auf den Stiel aufgeschraubt, löst sich nach jedem dritten oder vierten Zuschlag etwas und muss durch eine Handdrehbewegung immer wieder neu in ihrer Halterung fixiert werden. Solche Details lassen sich ohne Mühe entdecken. Eben ist gerade die Rede davon gewesen, dass Sie mit dem Bohrrohr, das Sie in den Boden versenken, offenbar auf ein Stück Fels gestoßen sind. Es geht im Moment wieder nicht weiter. Es scheint auch im Augenblick Schwierigkeiten zu bereiten, dieses Rohr wieder herauszuziehen. Also das haben wir ja nun schon mehrfach erlebt. Es ist eben das eine Arbeit, die schon auf der Erde nicht ganz einfach durchzuführen ist und ziemliche Kraftaufwendung bedarf. Und die ist nun natürlich unter diesen Bedingungen dort oben noch schwieriger herzustellen. Außerdem muss man nun dauernd noch aufpassen, dass die Röhre nicht ausläuft wieder, wenn sie rausgezogen worden ist. Das, was sie enthält, soll ja drin bleiben. Es gibt darauf 12.36 Uhr wahrscheinlich. Wir hörten vorhin übrigens einmal den Namen des Mannes, der sie in Houston bedient, ein Fachmann für Kameraführung, Ed Fendell. Er hat ja bisher eigentlich meisterhaft diese Kamera geführt, dass man manchmal den Eindruck hatte, es handle sich um einen Film und nicht um eine Live-Fernsehübertragung. Ja, aber nun müssen offensichtlich doch die Astronauten mal wieder mit der Hand zugreifen und das Ding wieder in die richtige Position bringen. Also das war im Grunde jetzt der Sinn unseres Zwischenberichtes, kundzutun, dass beide Astronauten mit dem Mondauto wieder an der Mondfähre angekommen sind und nun mit den Arbeiten in engster Umgebung beginnen. Sind dann die ersten Briefmarken, die dort an diesem Tage im Universum gestempelt worden sind. Er hat dort die Post direkt vorgezeigt für die Kamera und dann sah man auch, wie der Stempel niedersauste und er also diese Poststempel dort aufdrückte. Sondermondstempel. Ja, Sondermondstempel. Das dürften allerdings Briefmarken von ungeheurem Wert werden, nehme ich an. Wer Briefmarkensammler ist, wird das besser beurteilen können. Also neben dem blauen Mauritius gibt es jetzt vielleicht noch die rote Hadley mit Stempel. Weiter die Ladearbeiten an der Mondfähre. Wir haben hier im Blickfeld der Kamera das MESA, das Instrumentenbord direkt an der Mondlandefähre, in die auch Instrumente zurückverstaut werden. Und diese Ladearbeiten, wie gesagt, nehmen einige Zeit in Anspruch. Wir hören den Sprechverkehr zwischen den Astronauten und Houston mit Einzelanweisungen und dergleichen. Ich wollte wieder einmal ein paar Worte verlieren über den dritten, den vergessenen Mann, wie man ihn schon des Öfteren genannt hat auf diesem Flug, Alfred Worden, der im Mutterschiff vorschriftsmäßig Runde um Runde seine Parkbahn um den Mond zieht. Ja, Horst Eifler? Ich muss doch sagen, dass also die Witze noch weitergehen. Scott lässt sich jetzt fotografieren, hat eine Feder in der einen Hand und in der anderen Hand einen Hammer. Es ist also, jetzt werden doch noch so Schnappschüsse offenbar fürs Familienalbum gemacht, die nicht ganz ohne Albernheit sind. Das zeigt aber eigentlich doch, wie gut gelaunt und gesund beide sind. Ja, und jetzt hat er sie beide fallen lassen, diese Gegenstände, diese Feder und den Hammer. Und man sieht dann, dass die Gravitation auf dem Monde doch anders ist. Kein Luftwiderstand, Hammer und Feder fielen fast gleichzeitig auf den Boden, während doch auf der Erde die Feder ziemlich lange gebraucht hätte, ehe sie den Boden erreicht. Ja, also Al Worden, um das nur kurz zu sagen, zieht weiter seine Bahn. Jede Mondumrundung dauert ungefähr eine Stunde. Und er ist ja, wie wir schon des Öfteren erwähnt haben, ausführlich beschäftigt mit den wissenschaftlichen Instrumenten jenes Kastens, das am Versorgungs- und Antriebsteil des Mutterschiffs angebracht ist, das mit seinen Instrumenten dem Weltraum ausgesetzt ist, und dort wird also eine ganz neuartige, ganz präzise Mondvermessung und kartografische Aufnahme des Mondes betrieben. Mit Hilfe von Spektrometern, mit Hilfe von höchst raffinierten Kameras, die zusammengeschaltet worden sind, kartografischen Kameras, Panoramakameras. Dazu gibt es dann noch eine Sternenkamera, die immer synchron ein Bild des jeweiligen Himmelsabschnittes aufnimmt, sodass man später jede Stelle bis aufs Einzelne lokalisieren kann. Auflösungsvermögen dieser Panoramakamera, das will ich noch erwähnen, auf Objekte herunter bis zu 2 Meter Durchmesser und das aus rund 110 Kilometern Höhe. Wir bekamen ja vor einiger Zeit die Nachricht, dass neue Zeugnisse über die Geschichte des Mondes gerade mit diesem System, das also der Pilot des Apollo-Mutterschiffes worden jetzt in Betrieb hatte, in der ganzen Zeit beobachtet worden sind, nämlich kegelförmige Gebilde, und die Wissenschaftler in Houston glauben, dass sie von diesen kegelförmigen Gebilden ausgehend dunkle Aschenströme auf dem Mondboden gesehen hätten, die auf vulkanische Aktivität deuten könnten. Die Kegel liegen in der Nähe des Littrow-Kraters am südlichen Rand des Mare Serenitatis, des Meeres der Heiterkeit. Also im Kontrollzentrum Houston erwarten werteten Experten diese Entdeckung als einen neuen, bedeutsamen Beitrag zur Mondforschung. Und das deutet darauf hin, dass diese neue Vermessung, die Worden während der dauernden Umkreisung des Mondes unternommen hat, so etwas ist, wir sagten es gestern schon, wie eine Art Jahrhundertarbeit. Es wird nämlich aus diesen Vermessungsarbeiten werden sehr viel exaktere Mondkarten entstehen können, die dann wieder für spätere Missionen, viel, viel spätere, vielleicht sogar als Apollo, sehr wertvolles Unterlagenmaterial sein können. Ja, das Fantastischste ist, diese Karten sind Kompositionskarten, die sich zusammensetzen aus physikalischen, geologischen und chemischen Daten. Das besonders ist interessant. Das werden also ganz neuartige Karten für die Fachleute sein. Neuen Positionen, der jetzt das Mondauto steht, etwa 100 Meter von der Mondlandefähre entfernt. Und die Gummilinse hat sich gerade jetzt etwas an die Fähre herangezogen. Also auch dieser Teil der Aufgabe der Astronauten ist erledigt. Das Mondauto ist in der vorschriftsmäßigen Entfernung, von der aus wir heute Abend dann den Rückstart, wenn alles gut geht, durch die Fernsehkamera direkt mitverfolgen können. Die Astronauten laufen nun zurück zur Mondfähre, werden dort weiter Packarbeiten zu erledigen haben und werden dann einsteigen in die Fähre. Hier sieht man schon im Bild einen zurückkehren zur Fähre, und das ist dann damit auch im Grunde das Ende unserer heutigen Berichterstattung. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem dieser Rückstart beginnt in der Rundschau am Abend, wird natürlich über dieses aufregende Ereignis live Bericht erstattet werden, denn nun werden wir ja zum ersten Mal erleben, einen Rückstart übertragen durch eine Fernsehkamera vom Mond direkt. 18.11 Uhr mitteleuropäischer Zeit ist der festgesetzte Zeitpunkt für den Rückstart der Landefähre vom Mond auf den Weg, der sie dann wieder mit ihrem Kameraden Al Worden auf der Mondparkbahn, auf der neuen Umlaufbahn, auf der Al Worden jetzt ist, vereinigen soll. Verabschiedet, ich wollte es gerade tun, meine Damen und Herren. Sie hören die Rundschau am Mittag, und damit fand die aktuelle Berichterstattung über Apollo 15 auch ihr Ende. Mehr, Sie haben es gehört, in der Rundschau am Abend, die wie üblich um 16.40 Uhr auf RIAS 1 beginnt.